Er gibt dir mehr Gnade, wenn Sorgen sich mehren. Er schenkt dir mehr Kraft, wenn die Arbeit dich drängt. Vermehrt sich der Kummer, mehrt sich sein Erbarmen. Mit härterer Prüfung mehr Frieden er schenkt. Seine Liebe ist unendlich, seine Gnade unermesslich, seine Kraft, seine Weisheit unbegreiflich, sie sind. Unergründlich ist der Reichtum, den wir haben in Jesus. Davon gibt er und gibt er und gibt dir stets mehr. Wenn wir unser Leben fast nicht mehr ertragen, wenn wir ganz erschöpft, eh die Arbeit getan, sind wir ganz am Ende mit unseren Kräften, dann sollen wir erfahren, dass er helfen kann. Seine Liebe ist unendlich, seine Gnade unermesslich, seine Kraft, seine Weisheit unbegreiflich, sie sind. Unergründlich ist der Reichtum, den wir haben in Jesus. Davon gibt er und gibt er und gibt dir stets mehr. Wenn glaubend wir beten, will er uns erhören. Wenn wir ihm vertrauen, werden Wunder wir sehen. Wenn wir ihm gehorchen, wird den Segen ermehren. Wenn wir ihn hier lieben, werden wir ihn einst sehen. Seine Liebe ist unendlich, seine Gnade unermesslich, seine Kraft, seine Weisheit unbegreiflich, sie sind. Unergründlich ist der Reichtum, den wir haben in Jesus. Davon gibt er und gibt er und gibt dir stets mehr.